Знаете, сейчас стало популярным такое новое слово. Wisst ihr, heute ist ein Wort modern geworden. Вы, наверное, слышали уже. Vielleicht habt ihr das schon gehört. Life hack. Also life hacks. Кто еще не слышал? Also wer hat das von euch noch nicht gehört? Нет таких. Ну типа also, как что делать? Also das ist so eine Art Tipps oder wie man das schaffen soll, wie man das machen soll. Я взял веревочку, воткнул сюда. Also du hast ein etwas genommen, hast das dahin getan. Забил гвоздик, протянул сюда. Also du hast überall praktisch irgendwo einen Stift reingeklebt. Поклеил, покрасил, нажал. Also du hast praktisch gebastelt etwas und, да, и получилось. Und es ist irgendwas daraus geworden. И вот это называется лайфхак. Und das heißt Lifehack. Лайфхак упрощает твою жизнь. Also das vereinfacht dein Leben. Да. И вот Библия, она полна таких лайфхаков. Und die Bibel ist voll von diesen Lifehacks. То есть лайфхаки для твоей жизни. Also lifehacks für dein Leben. Да. И об этом я сегодня хочу поговорить. Und davon möchte ich heute reden. Лайфхаки для тебя. Also lifehacks für dich. Как достигать людей? Also wie erreicht man die Menschen? Совсем недавно я нашел в YouTube одно видео. Vor kurzem habe ich in YouTube ein Video gefunden. И оно мне очень понравилось. Also das hat mich interessiert. Вообще в YouTube найти можно море видео. Also auf YouTube allgemein kannst du so viel Zeug finden. И если ты говоришь, что я что-то не умею или не знаю. Und wenn du denkst, dass du, wenn du sagst, zu dir sagst, du kannst was nicht oder du schaffst das nicht. То это неверно. Dann stimmt das nicht. Мой дедушка говорит, also mein это Opa по-другому sagt, называет. Der nennt das anders oder der phrasiert das um. Он называет это «я не хочу». Er sagt das einfach, ich will das что, nicht. Потому что, если ты хочешь, ты найдешь. Denn wenn du möchtest, dann wirst du finden und du wirst erfahren und du wirst es schaffen. Так вот, я нашел это видео. Also so habe ich dieses Video gefunden. И там молодой парень, он рассказывает, как можно накачать красивый пресс. Also dort erzählt ein junger Mann, wie man sich ein Sixpack machen kann. Да, и он это классно сделал. Und da hat das so cool gemacht. Ничего лишнего, все по-простому. Also nichts Überflüssiges, alles ist richtig einfach erklärt. Все классно, вы, наверное, меня понимаете, да? Also ihr versteht mich alle bestimmt. Есть такое видео, начинаешь смотреть. Denn es gibt solche Videos, wenn du anfängst, das anzuschauen. И пока он дойдет до дела. Und bis er überhaupt an den Punkt kommt. Уже надоел. Dann ist es вот, langweilig schon. Мне понравилось видео этого молодого человека. Und deswegen hat dieses Video mir gefallen von diesem jungen Mann. Я стал искать, смотреть другие его видео. Also ich habe angefangen nach anderen Videos von ihm zu suchen. Я был приятно удивлен. Und ich war sehr angenehm überrascht. О том, что он раньше вообще был алкоголиком. Davon, dass er vorher früher ein Alkoholiker war. И теперь он не только показывает, как спортом заниматься. Jetzt zeigt er nicht nur, wie man Sport treibt. Он также учит, как правильно питаться. Er bringt auch den Leuten bei, wie man richtig ernährt. И кроме физического развития, он также показывает, рассказывает. Und außer diesen sportlichen Bewegungen und alles, was er so macht, erzählt noch. Он рассказывает об умственном развитии. Also erzählt über das geistige Entwicklung. Да, как, что читать, когда читать, где also читать. Wie, wann und was man lesen soll. Да, и вот он. В общем, он был алкоголиком, как я сказал. Also er war vorher Alkoholiker, wie и в один прекрасный день он задумался. Und da hat er sich mal Gedanken gemacht. И он задумался, что надо что-то делать. Und hat sich einfach, hat beschlossen, dass etwas tun soll. И он начал заниматься спортом, здоровое питание, новые привычки. Also hat angefangen, Sport zu treiben, hat angefangen, seine Ernährung umzustellen und seine schlechten Angewohnheiten да, loszuwerden. Меня он так вдохновил, этот парень. Und hat mich so inspiriert, dieser junge Mann. И вот знаете, когда я смотрел это видео, und wisst ihr, als ich dieses Video mir ansah, я обнаружил в своем сердце одну вещь. Habe ich in meinem Herzen eine Sache entdeckt. Этот парень неверующий. Dieser да? junge Mann ist ungläubig. Но в моем сердце я обнаружил неподдельный интерес к нему. Aber trotzdem habe ich in meinem Herzen zu ihm ein Interesse entwickelt. Вот такое уважение. Also ein Respekt. Понимаете? Он, конечно, как я сказал, уже неверующий, да? Also, wie ich schon vorhin erwähnt habe, der ist ungläubig. И то, что он говорит, ну, в принципе, это хорошо. Aber das, was er sagt, ist im Prinzip gut. Единственное и самое важное, то, что он учит, что я должен уповать только на себя. Also, das Einzige, was er falsch lehrt, dass er sagt, man soll nur auf sich selbst да, verlassen. Только я сам себя могу also, спасти. Nur ich selbst kann mich selbst retten. На самом деле мы знаем, что это не так. Tatsächlich wissen wir, dass es nicht so ist. И спасает только Иисус. Denn Jesus Christus rettet nur allein. Да, человек может обрести новые привычки. Ja, der Mensch kann neue Angewohnheiten sich aneignen. Он может взять себя в руки и изменить свою жизнь. Er kann sich zusammennehmen und kann sein Leben verändern. Но все-таки спасает Иисус. Aber trotzdem Jesus rettet. Да, мы и это написано в Библии, и мы верим этому. Also, das steht ja in der Bibel geschrieben und das glauben wir auch. И мы даже не просто верим, мы это пережили в своей жизни. Also, wir glauben das nicht nur, sondern wir haben das in unserem Leben ja erlebt. Amen. Спасенный человек это не тот, кто просто не курит, не пьет. Also, der gerettete Mensch ist nicht nur der, der jetzt nicht mehr trinkt und nicht mehr raucht. Спасенный человек это тот, кто ищет Божьей воли. Sondern der gerettete Mensch ist derjenige, да. Der nach Gottes Willen sucht. Стремится познать Бога. Also er strebte nach Gott zu erkennen und это главный момент, zu erfahren. Который отличает человека гуманного от спасенного. Und das unterscheidet den einen normalen Menschen von einem geretteten Menschen. Да. И вот знаете, und wisst ihr? И иногда мы даже сами того не замечая, manchmal bemerken wir das gar nicht. В своем сознании in unserem Bewusstsein имеем такое представление. So eine Vorstellung zu haben. Вот если человек христианин, also wenn ein Mensch ein Christ ist, значит он хороший человек. Dann ist er ein guter Mensch. Вот ты едешь ты на машине. Also du fährst ein, du bist im Verkehr. Да, или ты пешком идешь, неважно. Oder du läufst zu Fuß. Ты видишь машину. Du siehst ein Auto. На ней рыбка. Da drauf ist ein Fisch aufgeklebt. Тебе приятно. Und du freust dich sogar свой. Dafür. Also, das, der gehört zu mir, der gehört да. Zu uns. А если он вор? Und wenn er ein Dieb ist? А если он жену дома бьет? Und wenn er seine Frau zu Hause schlägt? Или алкоголем увлекается? Oder er trinkt? Но рыбка. Aber trotzdem ein Fisch. Не придерешься. Du kannst nichts dagegen sagen. Свой. Der gehört doch zu dir. Понимаете? Versteht И ihr? Мы вот думаем, что весь мир, und wir denken, dass die ganze Welt, когда мы придем к нему, also wenn wir zu ihm dann kommen werden и скажем, вот, Бог, Иисус, und dann sagen, Gott, Jesus, он тебя любит, он тебя хочет спасти сегодня, сейчас. Also er liebt dich, er will dich heute und jetzt retten. Все люди, alle Menschen, они просто обнимут тебя. Also alle Menschen werden dich einfach они umarmen. Расплачутся. Sie werden anfangen zu weinen. Они скажут, sie werden zu dir sagen, какие же вы хорошие. Oh, ihr seid so gut. Ну где же вы раньше-то были? Wo seid ihr denn früher gewesen? Почему вы раньше нам об этом не рассказывали? Wieso habt ihr das uns früher nicht erzählt? Но на практике происходит не так. Aber in der Praxis schaut das ganz anders aus. Люди, слушая нас, wo die Menschen uns zuhören, они вспоминают другие истории. Sie erinnern sich an andere Geschichten. Крестовый поход, войны и так далее. Also christliche Kreuzzüge. Вот почему в Библии написано. Deswegen ist in der Bibel geschrieben. Мы прочитаем вместе Матфея 5:16. Wir lesen das in Matthäus 5:16. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Когда мы говорим о людях, которые еще не знают Бога, wenn wir über die Menschen reden, die Gott noch nicht kennen, которые находятся еще не в церкви, die noch nicht in der Gemeinde sind, нам кажется иногда, manchmal denken wir uns so, что если мы им вот прям сразу о Христе расскажем, dass wenn wir ihnen gleich über den Christus erzählen, то они как минимум упадут на колени и покаются. Dass sie mindestens auf die Knie fallen werden und Buße tun werden. И, конечно, такое бывает. Natürlich passiert sowas manchmal. Конечно, это работает. Natürlich funktioniert das. Нельзя сказать, что это не работает. Man kann nicht sagen, dass das nicht funktioniert. Если мы посмотрим на историю Советского Союза, aber wenn wir auf die Geschichte von Sowjetunion zurückblicken, когда вот эта безбожная система коммунизма пала, wenn, wo dieses gottlose System zusammengebrochen ist, то люди толпами шли к Иисусу, к Богу. Und die Menschen gingen zu Jesus. Да, люди выходили, христиане, евангелизировать. Also die Christen sind rausgegangen, haben evangelisiert. И люди просто толпами каялись. Und die Menschen haben einfach, also viele Menschen sind, haben sich bekehrt. Да. Also Mengen von denen. Кто-то брал в руки гитару, пел, раздавал буклеты. Also jemand hat einfach die Gitarre in die Hand genommen, и hat die Plakate verteilt. Und die Menschen? Толпами каялись. Und die Menschen haben wirklich zehn, also viele Leute haben sich bekehrt. Да, такое было в 90-е годы. Das war in den 90er. Давайте сейчас представим. Und, lass uns das jetzt vorstellen. Я беру гитару и иду на Лоренцкирхе. Also ich nehme meine Gitarre und gehe zur Лоренцкирхе. Играю, пою, сотни людей собираются also и каются. Ich spiele, аминь. Ich singe und plötzlich hunderte von Menschen versammeln sich, bekehren sich. Или Или возьмем Библии, буклетики, пойдем на Hauptbahnhof. Oder wir nehmen die Bibel, nehmen Traktate mit und dann gehen wir zum Bau. И будем раздавать, и люди соберутся. Und werden die Menschen, den Menschen das verteilen. Сотнями покаятся. Und plötzlich bekehren sich die Menschen von hunderte Amen. Von denen. Amen. Нет, ну нельзя, конечно, такого отрицать. Natürlich kann man sowas nicht verneinen. И вот странно как-то. Aber es ist trotzdem seltsam. Независимо от страны или национальности. Also unabhängig vom Land und von Nationalität. Отношение людей изменилось. Die Haltung der Menschen hat sich verändert. Сердца людей, они уже вот, оно уже как растоптанная дорога. Сердца людей. Also die Herzen der Menschen. Как дорога. Es ist wie ein Weg. По которой потопталось много людей. Wo viele Menschen auch schon viele Dinge getan haben, die nicht gut sind. Да, и кто там только не был. Und da waren sehr, sehr viele Menschen schon auf diesem Herzen, да, haben Religie, drauf getrampelt. Различные религии, философии. Also verschiedene Religionen, verschiedene Philosophien. Общество настолько информировано. Also die Gesellschaft ist so dermaßen überinformiert. Что когда мы им начинаем говорить. Dass wenn wir anfangen zu reden. Они в ответ что нам говорят? Was sagen Sie als Antwort zu uns? Да, знаем, ja, знаем, das знаем. Wissen wir schon alles. Да, я там тоже был. Ja, ja, da war ich auch schon mal. Да, я уже все знаю. Ja, ich weiß schon alles. Да вообще, какая разница, во что верить? Und überhaupt, was ist der Unterschied, an was du glaubst? Лишь бы верить. Hauptsache, du glaubst. У людей полно знаний. Die Menschen haben sehr viel Wissen. Но сердце надломлено. Aber das Herz ist angebrochen. Полно горечи, da обид. Ist sehr viel Bitterkeit, da ist sehr viel Schmerz drin. Разочарование. Enttäuschung. И мы думаем, когда мы принесем эту, им эту добрую весть, und wir denken so, wenn wir ihnen diese gute Nachricht bringen, как знание, als ein Wissens, Wissenssache, то, конечно же, все изменится. Dann wird natürlich alles sich verändern. Но мы столкнулись с такой ситуацией, aber wir sind mit so einer Situation zusammen gestoßen, когда наши слова не такие весомые. Wo unsere Worte nicht so viel Gewicht haben. Да, когда наши слова не так сильно воспринимают. Wo unsere Worte nicht so aufgenommen werden. И мы думаем, окей. Und wir denken, okay. Надо сделать вот такой вот флаер. Also ich soll mal so einen Flyer machen. Надо взять не только гитару и барабаны еще. Also man soll nicht nur Gitarre nehmen, sondern noch Schlagzeug dazu. И, конечно же, это тоже работает. Und natürlich, das funktioniert auch. И люди останавливаются, люди слушают. Und die Menschen bleiben stehen, die Menschen hören zu. Люди задумываются. Die Menschen fangen an zu denken. Но вот масштабы того, что может делать христианство. Aber die Maßstäbe, was das Christentum überhaupt vollbringen kann. Того, что может церковь делать в обществе. Was die Gemeinde in der Gesellschaft zustande bringen kann. Никак не сравнимы с, вот, с такой евангелизацией. Also, es kann man nicht vergleichen mit so einer Evangelisation. Да, кто ходил к русскому магазину на евангелизацию, also, понимает, о чем я говорю. Also, derjenige, der am russischen Laden da war und hat dort evangelisiert, да. Weiß das. То есть, люди, они слушают нас. Also, es bedeutet, die Menschen hören uns zwar zu, но они идут дальше. Aber sie gehen weiter. Дела, работа, суета. Also, die haben ihre Geschäftigkeit, Zuhause, ihr Zuhause, Familie. Да, люди услышали, но они не уверены. Die Menschen haben das zwar gehört, aber sie haben nicht geglaubt. Так ли все это? Ob das tatsächlich so alles ist. Вот почему Писание говорит нам. Deswegen sagt uns auch die Schrift. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Mm-hmm. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. И, возможно, ты сегодня думаешь. Und möglich, dass du heute denkst, ну вот, это уже не то время. Das ist nicht mehr die Zeit. Не те люди. Das sind nicht mehr dieselben Menschen. Да. Но на самом деле это не так. Aber tatsächlich ist es nicht so. На самом деле люди сегодня не меньше ищут этих вечных ценностей, чем раньше. Also tatsächlich suchen die Menschen nicht weniger nach diesen Moralwerten, nach diesen richtigen Werten. Да, и каждый хочет иметь радость, но also не знает, где ее искать. Jeder möchte Freude haben, aber er weiß nicht, wo er das finden kann. Каждый хочет иметь мир. Also jeder möchte Frieden in seinem Herzen haben. Но он не знает, как его беречь и возвращаться к нему после ссор. Er weiß nicht, wie er das in seinem Herzen bewahren kann und wo er nach den Streitereien das wieder gewinnen kann. Каждый хочет иметь настоящую любовь, а не просто секс. Also jeder möchte eine echte Liebe haben und nicht nur einfach Sex. Каждый хочет иметь хороших друзей, но не умеет строить отношения. Mm-hmm. Jeder möchte gute Freunde haben, echte Freunde, aber kann selbst keine Beziehungen bauen. И на самом деле люди готовы сегодня платить большие деньги. Und tatsächlich sind die Menschen heute bereit, viel Geld zu zahlen, чтобы научиться этому всему. Das Ganze zu lernen. Люди открыты для того, чтобы учиться. Also die Menschen sind offen, um das zu lernen. Но они не знают, что все это уже есть в Библии. Aber sie wissen nicht, dass all das bereits in der Bibel schon da ist. В любое время, в любое столетие. Also zu jeder Zeit, zu jedem Jahrhundert. Каким бы ужасным нам ни казалось это время. Also egal, wie schrecklich das für uns diese Zeit aussehen mag. Бог имеет план спасения на все времена. Gott hat seinen Rettungsplan für jede Zeit, für jedes Jahrhundert. Да, и Бог использует всякое время. Und Gott gebraucht jede Zeit. Пусть то будет 20 или 21 век. Ob das der 20. Jahrhundert ist oder 21. Jahrhundert. У него всегда есть методы, которые работают. Also der hat immer solche Methoden, die immer funktionieren. И в Писании есть эти инструменты, und in der Schrift gibt es diese Werkzeuge, которые могут diese нам помочь, die uns helfen können, достигать людей, die Menschen zu erreichen, которые могут нам помочь сделать наши слова весомыми, die uns helfen werden, unsere Worte Gewicht beizumessen. В Библии есть куча лайфхаков. Also in der Bibel gibt es eine Menge von Lifehacks. И вообще Библия это один большой лайфхак. Und überhaupt die Bibel ist ein riesen Lifehack alleine von sich aus. И вот наша жизнь меняется, правительство меняется. Also unser Leben verändert sich, die Regierungen verändern sich. Человеческие ценности какие-то меняются. Also die menschlichen Moralwerte oder Werte verändern sich. Но Бог остается тот же. Aber Gott bleibt derselbe. Он вчера, сегодня и во веки тот же. Er ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Amen. И он, как и тысячу лет назад, так и сегодня. Und er wie vor 1000 Jahren wie heute. Он желает спасать людей. Also er wünscht immer noch die Menschen zu retten. Изменилось время, но цель осталась та же. Also die Zeit hat sich verändert, aber das Ziel ist geblieben. Мы посмотрим сегодня с вами одну историю из Библии. Wir wollen heute eine Geschichte aus der Bibel ansehen. Которую я уверен, вы знаете. Wo ich überzeugt bin, dass ihr sie kennt. Эта история написана в Деяниях, 3 глава. Diese Geschichte ist niedergeschrieben in Apostelgeschichte 3. С 1 по 6 стихи. Also 1 bis Vers 6. Мы начнем с первых двух. Also wir fangen mit den ersten zwei Versen an. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при воротах храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf um die 9. Stunde, da man zu beten pflegte. Und es wurde ein Mann hereingebracht, der lahm war vom Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Also wir sehen hier miteinander zwei Wunder. Первое чудо, вы все знаете, хромой исцелен был. Also der erste Wunder, ihr wisst ja, dass dieser Lahme dann geheilt wurde. Второе чудо. Also der zweite Wunder. Они шли вместе. Also wir sind zusammengegangen. Но какое же это чудо? Also was ist das überhaupt für ein Wunder? Знаете, есть сейчас такие христиане, wisst ihr, es gibt solche Christen, которые говорят, я и Дух Святой, и больше мне никто не нужен. Also ich gehe zum Heiligen, ich brauche niemand mehr. Да, у меня есть Бог, у меня есть молитва. Also все. Ich habe Gott, ich habe das Gebet, ich brauche nichts mehr. Зачем мне еще какой-то наставник? Wozu brauche ich noch einen Lehrer? Но местописание нам показывает. Aber die Schrift zeigt uns каким hier, бы ты ни был суперсвятым, wie auch supergeistlich du auch bist, какого бы положения ты не достиг в церкви, was du auch für eine Stellung in der Gemeinde auch erreichen magst, будь ты служитель в прославлении или просто на кухне, ob du Lobpreis, Leiter bist oder ob du in der Küche dienst. Церковь призвана идти вместе. Die Gemeinde ist dazu berufen, gemeinsam zu gehen. Мы видим здесь два апостола. Also wir sehen hier zwei Aposteln. Два помазанника. Also zwei gesalbte Männer. Но они идут вместе. Aber sie gehen miteinander. Да. Если мы тщательно посмотрим на это местописание еще. Also wenn wir ganz genau auf diese Schriftstelle uns mal mit ihr beschäftigen. Они шли вместе в храм. Also sie gingen gemeinsam in den Tempel. И когда мы смотрим на церковь, und wenn wir die Gemeinde so beobachten oder ansehen, общество христиан, oder die Gesellschaft, die christliche Gesellschaft, то в первую очередь мы должны понимать, dann als allererstes müssen wir begreifen, это люди с различными дарами и талантами. Das sind Menschen mit verschiedenen Gaben und Talenten. И кроме духовных даров у нас также есть профессиональные таланты. Also außer den geistlichen Gaben haben wir auch professionelle Talente. Да, мы все с вами прекрасно знаем, что у нас есть разные интересы. Also wir wissen ganz genau, dass wir alle verschiedene Interessen haben. Кто-то умеет на гитаре играть и петь. Jemand kann singen und Gitarre spielen. Кому-то медведь на ухо наступил. Also dem anderen wurde auf das Ohr getreten. Да. Auf den Fuß getreten? Кому-то, ну так... Не понимаю. Кому-то, у кого-то вообще стадо медведей пробежалось по ушам. Ну, в общем, кто-то умеет, кто-то нет. Also, jemand kann und jemand kann's nicht. Да. Кто-то разбирается в технике, с компьютерами. Also, jemand kennt sich sehr gut in der Technik, in Computer. Кто-то боится кнопку старт нажать. Also, jemand hat Angst, den Knopf zu drücken. Потому что взорвется. Weil es sonst explodiert. Да. Мы разные с вами. Also, wir sind sehr, sehr unterschiedlich. У нас разные таланты. Wir haben verschiedene Talente. Разные интересы. Wir haben verschiedene Interessen. Но мы дополняем друг друга. Aber wir ergänzen einander. Мы призваны идти вместе. Also wir sind berufen zusammen miteinander zu gehen. Ведь именно это заставило людей спуститься с гор. Und genau das hat die Menschen dazu bewegt, von den Bergen runterzukommen. Да, потому что они поняли. Weil sie begriffen haben. Нам нужно сообща жить. Also wir müssen miteinander sein, wir müssen zusammenleben. Да, то есть если вот, например, кто-то, ну, кузнец. Wenn zum Beispiel ein Schmiede. Да. Он хорошо с железом работает. Also er kann sehr gut mit Eisen umgehen, но ему нужен хлеб. Aber er braucht trotzdem ein Brot. Если пекарь умеет хлеб печь, wenn ein Bäcker Brot backen kann, ему нужна одежда. Braucht er Kleidung. Если кто-то разбирается в машинах, wenn с компьютерами, jemand sehr gut, mit Autos umgehen kann und, die reparieren kann, ему нужен и хлеб, и одежда. Er braucht sowohl Kleidung, wie auch Brot. То есть люди не могут друг без друга. Also die Menschen können nicht ohne einander. Мы дополняем друг друга. Wir ergänzen einander. Так же и церковь. Genauso ist das mit der Gemeinde. Мы призваны идти вместе. Also wir sind berufen, miteinander zu gehen. Не по одному. Nicht alleine. Не только я и Дух nicht Святой. Nur, nicht nur ich und der Heilige Geist. Но вместе. Sondern gemeinsam. И это первый лайфхак для тебя сегодня. Das ist der erste Lifehack, was ich für dich heute vorbereitet habe. Это очень простой, но очень эффективный лайфхак. Das ist ein sehr einfaches, aber sehr effektives Lifehack. Мы идем вместе, also дополняем друг друга. Weil wir einander ergänzen. Ведь если мы посмотрим на историю, dann wenn wir auf die Geschichte zurückblicken, апостол Павел, der Apostel Paulus, он был призванным апостолом для язычников. Also er wurde berufen als ein Apostel für die Heiden. Он считал главным нести Евангелие. Also er hat für das Wichtigste erachtet, denen die frohe Botschaft zu bringen. Варнава же считал главным забота о людях. Und der Barnabas hat, war, für Barnabas war das Wichtigste, sich um die Menschen zu kümmern. Они по-разному смотрели на одни и те же вещи. Also sie haben auf verschiedene Weise dieselben Dinge gesehen. Also, ja. Да, но они вместе служили Господу. Aber die haben gemeinsam den Herrn gedient. Если ты себя сегодня спрашиваешь, und wenn du dich heute selbst fragst, как мне достигать новых людей? Also wie kann ich die neuen Menschen erreichen? Как мне нести слово веры? Also wie kann ich das Wort Gottes zu denen bringen? Каким образом я могу служить? Auf welche Weise kann ich dienen? Вместе. Gemeinsam, miteinander. Вот он самый первый и важный критерий. Also das ist das wichtigste Kriterium. Наша группа прославления служит нам на сцене. Also unsere Lobpreisgruppe dient uns auf der Bühne. Наша группа порядка служит нам в фойе. Unser Ordnungsteam, das dient uns in der ganzen Gemeinde im Foyer. Много служений. Es gibt viele Dienste. Но мы идем вместе. Aber wir gehen miteinander. Есть такая классная песенка. Es gibt ein cooles Lied. Вместе весело шагать по просторам. А-ля-ля-ля-ля. Also zusammen, zusammen ist das lustig, in die Weite zu gehen, да, also вместе, zusammen das Ziel zu erreichen. Вместе хорошо. Also zusammen ist das gut. Ведь даже сам Иисус посылал учеников по двое. Und sogar Jesus selbst hat immer die Leute zu zweit rausgeschickt. И мы смотрим дальше эту историю. Und wir sehen weiter auf diese Geschichte. Первый стих, третья глава Деяний. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. Und da sehen wir aus dem Vers 1, wo Petrus und Johannes zusammen miteinander in den Tempel gingen. Куда они шли? Wohin sie gingen sie? Они шли в храм. Also sie gingen in den Tempel. И когда мы читаем это местописание, und wenn wir diese Schriftstelle lesen, то вот мы представляем себе, dann stellen wir uns vor, или думаем, oder denken что uns, надо идти в церковь, надо молиться, dass wir in die Gemeinde gehen müssen, dass wir dahin gehen müssen, um zu beten. Все это правильно. Es ist alles richtig. Но вот Петр и Иоанн, aber Petrus und Johannes, они шли в храм. Die gingen in den Tempel. Но вы знаете, храм это не всегда может быть просто вот церковь. Also der Tempel kann nicht immer eine Gemeinde sein. Вернее сказать, вы помните, Иисус пришел в храм? Oder besser gesagt, könnt ihr euch erinnern, wo Jesus in den Tempel ging? Кого он оттуда выгнал? Also wen hat er dort rausgejagt? Верующих. Gläubige? Нет. Nein. Он выгнал оттуда всяких миновщиков, торговцев. То есть храм – это то место, где собирались много различных людей. Also der Tempel ist, so ein Ort, wo verschiedene Menschen sich versammelten. Там были иудеи, верующие в Иисуса. Dort waren, Juden, die an Jesus geglaubt haben. Там были иудеи, которые не верили в Иисуса. Dort waren Juden, die an Jesus nicht geglaubt haben. И там собирались люди просто пообщаться. Oder die, dort haben sich die Menschen versammelt, um einfach miteinander zu reden. Мы тоже общаемся после служения. Also wir unterhalten uns ja auch nach dem Gottesdienst. Мы знакомимся. Wir lernen einander mehr kennen. И, или вы уходите домой, помолились и убежали. Oder geht ihr gleich Нет? Nach Hause nach dem Gottesdienst? Nein? Нет. Итак, храм, куда шли Петр и Иоанн, был also местом der, городским. Also der Tempel, wo Johannes und Petrus hingingen, das war ein Stadt, ein Ort, wo für alle zugänglich war. И вот этот второй лайфхак. Und das ist das zweite Lifehack. Эти апостолы могли бы и дальше себе собираться в своей горнице. Also diese Apostel hätten auch weiterhin bei sich zu Hause sich versammeln können. И там молиться и поститься. Und dort zu beten und zu fasten. Потому что ведь именно там покаялось 3000 человек. Denn genau dort haben die 3000 Menschen sich bekehrt. Но они идут в храм. Aber sie gehen in den Tempel. Они идут туда, где все люди. Also sie gehen dorthin, wo alle Menschen sind. И вот мы также тоже можем долго ждать и молиться. Genauso wie wir können sehr lange beten und warten. Пока люди придут в церковь. Bis die Menschen in die Gemeinde reinkommen. Но Иисус никогда не говорил нам, что мир придет к нам. Aber Jesus hat nirgendwo gesagt, dass die Welt zu uns kommt. Если так можно выразиться. Wenn man das so ausdrücken kann. Но мы читаем в Евангелии Марка 16 глава 15 стих. Aber wir lesen aus Markus 15:16. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Also geht in die ganze Welt hinaus und predigt und gibt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Выйти из зоны комфорта. Also aus der Komfortzone rauszugehen. Это еще один лайфхак для тебя. Das ist noch ein Lifehack für dich. И вот они шли вместе, они und so шли gingen в храм. Sie miteinander in den Tempel. И по дороге они встречают кого? Und auf dem Weg treffen sie wen? Хромого. Einen Lahmen. Мы с вами добрались до хромого. Also endlich haben wir jetzt и мы читаем дальше. Третий, четвертый стихи. Erreicht. Also wir sehen das in den Versen 3 und 4. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись на него, сказали, «Взгляни на нас». Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingingen wollten, bat er sie um ein Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, «Sieh uns an». Взгляни на нас. Also, sieh uns an. Христиане в 21 веке сегодня also, die Christen im 21. Jahrhundert, они бы, затушив сигаретку, sie würden, indem sie die Zigarette ausmachen, поставив бутылку, würden dann die Flasche hinstellen, сказали бы, не смотри sagen, на нас, schau nicht auf uns, посмотри на Голгофу, schau auf die Golgatha. Вы знаете, я думаю, Петр и Иоанн имели это дерзновение. Wisst ihr, ich denke, dass Petrus und Johannes diese Kühnheit hatten. Сказать, взгляни на нас. Diesen Mut auch zu sagen, sieh uns an. Потому что их жизнь что-то демонстрировала. Weil ihr Leben etwas demonstriert hat. Однажды я ехал в метро со своим знакомым. Ich war mal in der U-Bahn mit meinem Bekannten. Мы встретились там случайно. Also wir haben uns zufällig dort getroffen. Мы поприветствовали друг друга, едем дальше. Wir haben einander begrüßt und jeder ging dann weiter. Да, и вот наступила такая минута молчания. Und es war so eine Schweigeminute да, zwischen uns. Да, и вдруг он говорит. Und plötzlich sagt er zu mir. Я тоже так хочу. Ich will genauso. Я что хочу? Und ich fragte mich, was willst du? Как ты хочу? Also ich will genauso wie du. Он знал мою историю. Also er kannte meine Vorgeschichte. И я говорю, окей, хорошо. Er sagte zu mir, ja, okay, gut. Я ему рассказал, объяснил. Also ich habe ihm erzählt, ich habe ihm alles ganz genau so dargelegt. И он даже принял Иисуса. Er hat sogar Jesus angenommen. Твоя жизнь, она иногда говорит громче, чем слова. Also dein Leben ist manchmal lauter als deine Worte. Один человек сказал мудрую вещь. Also ein Mann hat mal eine weise Sache gesagt. Мы должны евангелизировать всегда. Also wir müssen immer evangelisieren. И даже иногда. Und manchmal. Говорить. Und manchmal sogar etwas sagen. Даже иногда для этого нужно еще und говорить. Und manchmal sogar etwas sagen. Сегодня в 21 веке наши слова не имеют большого веса. Also heute im 21. Jahrhundert haben unsere Worte nicht so viel Gewicht. Я не говорю про церковь. Also ich rede jetzt nicht über Я die говорю Gemeinde, про мир. Sondern ich rede über die Welt. Миру не важно, что ты говоришь. Also der Welt ist es egal, was du sagst. Мир верит тому, что он видит. Denn die Welt glaubt an das, was es sieht. Миру важно, как ты живешь. Der Welt ist wichtig, wie du lebst. эта фишка, этот лайфхак, он может помочь тебе в жизни. Also dieser Lifehack kann dir helfen in deinem Leben. Где я его нашел? Also wo habe ich ihn gefunden? В Библии. In der Bibel. Первое послание Тимофею 4:16. Also 1. Timotheus 4:16 sagt uns: Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Вникай в себя, говорит also, слово. Achte auf dich selbst. То есть не вникай в жизнь соседа. Also achte nicht auf das Leben von deinem, also schon такой, какой плохой. Auf deinen Nachbarn, dass so böse ist oder so schlecht ist. Пьяница. Also so ein Säufer. Или вон та соседка уже. Oder diese Nachbarin. Уже три раза разводилась, никак не может устроить свою жизнь. Hat schon dreimal sich scheiden lassen und schafft irgendwie nicht eine Familie zu gründen. Надо ей обязательно об Иисусе рассказать. Also ich muss unbedingt ihr über Jesus erzählen. Нет, не надо. Nein, brauchst du nicht. Лучше покажи ей свою жизнь. Lieber zeig ihr mit deinem Leben. Лучше подскажи ей, где найти хорошего жениха. Lieber zeig ihr, wie sie den richtigen Mann findet. Я вот свою жену в церкви нашел. Also ich habe meine Frau hier in der Gemeinde gefunden. Три дня назад я встретился со своим знакомым. Und vor drei Tagen habe ich meinen Bekannten getroffen. Он неверующий. Er ist ein Ungläubiger. И он мне рассказывает, что развелся с женой. Und hat mir erzählt, dass mit seiner Frau sich scheiden lassen hat. Разочаровался в женщинах. Also ist total enttäuscht in den Frauen. И говорит, что вот где бы найти жену хорошую. Und fragt mich so, wo kann ich mir eine gute Ehefrau finden? Не знаю, говорит. Und er sagt, ich weiß es nicht. Я говорю, я знаю. Ich sag aber, ich weiß es. Вот тебе адрес, приходи. Also da ist die Adresse, komm her. У нас много невест. Also wir haben viele alleinstehende Frauen. Так что, девушки, ожидайте. Also junge Frauen, wartet auf den Те, кто еще не замужем. И твоя жизнь для этого мира говорит громче всяких слов. Also dein Leben spricht lauter als alle deine Worte. И четвертый стих. Und der Vers 4. Я бы хотел обратить ваше внимание еще на одну вещь. Möchte ich euch noch ganz darauf aufmerksam machen. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас». Also als Petrus und Johannes ihn ganz genau angesehen haben, haben sie zu ihm gesagt, er soll sie ansehen, sie uns an. Здесь есть одно интересное слово. Da gibt es ein sehr interessantes Wort. Всмотрелись. Also sie haben hineingeblickt. То есть они не просто прошли. Also sie haben ihn gesehen, also sie sind nicht einfach so an ihm vorbeigegangen. Они не просто посмотрели. Sie haben nicht einfach so ihn angeguckt. Они всмотрелись. Sie haben ihn wirklich richtig angesehen, aufmerksam angesehen. Вы помните эту историю про доброго самарянина? Ihr könnt euch bestimmt doch erinnern an diese Geschichte mit gutem Samariter. И про этого человека, которого избили и бросили, ограбили. Und über diesen Mann, der zusammengeschlagen worden ist und verlassen wurde. Там проходили левит и священник. Dort sind Leviten vorbeigegangen, Priester vorbeigegangen. И мы не знаем, как они проходили. Und wir wissen nicht, wie sie vorbeigegangen sind. Может быть, священник проходил: «Брат, я буду за тебя молиться». Vielleicht ist der Priester an ihm vorbeigegangen und hat gesagt: «Bruder, ich werde für dich beten». Да, да, будь здоров, во имя Иисуса. Sei gesund, im Namen я буду за тебя молиться. Ich werde für dich dann beten. Стань моим партнером. Und werde zu meinem Partner. Но мы не знаем, как они проходили. Also wir wissen nicht, was sie dabei gesagt haben, знаем, als sie vorbeigegangen sind. Wir wissen, dass sie einfach nur an ihm vorbeigegangen sind. Also nur dieser Samariter hat ihm geholfen. Всмотревшись, говорит Писание. Wie die Bibel uns, also wie die Schrift uns sagt, die haben in ihn hineingeguckt, also die haben ihn richtig genau angesehen. Нам нужно увидеть нужды людей. Also wir müssen die Nöte der anderen Menschen sehen. Können. Нам не нужно разбираться, откуда эта нужда пришла. Also wir müssen nicht uns damit beschäftigen, woher dieses Problem stammt. Нам нужно помочь человеку выйти из него. Sondern wir müssen den Menschen helfen, aus diesem Problem rauszugehen, rauszukommen. Помоги так, как ты это сможешь сделать. Also helfe so, wie du es kannst. Тебя никто не заставляет брать кредит 2000 евро. Also keiner zwingt dich 2000 Euro zu borgen oder zu leihen. Чтобы накормить бедных людей. Um arme Menschen zu ernähren. Да. И вот это следующий лайфхак. Мы читаем 5-6 стих. Also wir lesen das in dem Vers 5 und 6. И он пристально посмотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Er aber achtete auf sie in Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, des Nazareners, steh auf und geh umher. Серебра и золота нет у меня. Also ich habe kein Silber und kein Gold. Но что имею, то даю. Aber das, was ich habe, gebe ich dir. Мы очень часто смотрим на то, что мы не имеем. Also oftmals schauen wir auf das, was wir nicht haben. Вот у меня нет денег, были бы деньги, я бы помог. Also ich habe jetzt kein Geld, wenn ich Geld hätte, würde ich gerne helfen. У меня нет времени, было бы время, я бы помог. Ich habe jetzt keine Zeit, wenn ich Zeit hätte, würde ich gerne helfen. Был бы я пастором, вот тогда бы я смог учить людей. Also wäre ich ein Pastor, dann würde ich die Menschen lernen können. Но так как у меня ничего нет, я не смогу помочь. Aber da ich nichts habe, kann ich auch nicht helfen. И создается впечатление, что Бог приходит к человеку. Und so kommt es zu so einem Eindruck, als wenn Gott zu Menschen kommt. И смотрит, что у него нет. Und schaut, was er nicht hat. И говорит, у тебя ничего нет, иди Und домой. Sagt, du hast nichts, also geh. Нет, Бог не смотрит, на что Nein, у тебя нет. Gott schaut nicht darauf, was du nicht hast, на что у тебя есть. Sondern was du hast. Серебра и золота у меня нет, но что имею, даю. Also Silber und Gold habe ich nicht, aber das, was ich habe, gebe ich dir. Дай Богу то, что ты имеешь. Also gebe Gott das, was du hast. А ты имеешь что-то от Бога. Und du hast etwas von Gott. И Бог сможет это умножить. Und Gott wird das, Gott wird es möglich sein, das Ganze zu vervielfältigen. Петр имел веру. Also Petrus hatte den Glauben. И эта вера исцелила хромого. Und dieser Glaube hat diesen Lahmen geheilt. У него не было серебра и золота. Er hat weder Silber noch Gold gehabt. Я уверен, что у него времени тоже было мало. Und ich bin mir sicher, dass er nicht so viel Zeit hatte damals. Но он дал ему то, что имел. Aber er gab ihm das, was er hatte. Ни Богу, ни людям не интересно, чего у тебя нет. Also weder Gott noch Menschen interessiert nicht, was du nicht hast. И было бы глупо, согласитесь. Und es wäre dumm, stimmt mir bitte zu. Если бы я вам сейчас целый час рассказывал о том, wenn ich euch die ganze Stunde erzählt hätte über das, чего у меня нет на этой руке. Also was ich in dieser Hand nicht habe. Покажи то, что ты имеешь. Also zeig, was du hast. И тем, что ты имеешь, начни служить. Und fang an mit dem, was du hast, zu dienen. Идти вместе. Also miteinander zu gehen. Дополняя друг друга. Einander zu ergänzen. Выходить из зоны комфорта. Aus der Komfortzone rauszugehen. Наблюдать за своей жизнью прежде всего. Also erst einmal auf sich acht zu geben, auf sein Leben zu beobachten und zu erforschen. Потому что твоя жизнь, denn она dein Leben рассказывает о Христе. Also spricht über Jesus, es erzählt über Jesus. Или наоборот. Oder umgekehrt. Библия полна лайфхаков. Also die Bibel ist voll von diesen Lifehacks. Для твоей жизни. Für dein Leben. И не хватит одного воскресенья, чтобы рассказать о них. Also es würde ein Sonntag nicht reichen, über die ganzen Lifehacks euch zu erzählen.